Am Sonntag waren Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann im Theater auf dem Hornweg zu sehen. Sie spielten in der Komödie Aufguss mit. Ich habe mit den beiden gesprochen. Viel Zeit, um sich Nienburg anzuschauen, hatten sie allerdings nicht. Wir sind direkt hier angekommen und gleich auf die Bühne. Aber jetzt werden wir schön zu Abend essen. Wir sind ja im Weserschlösschen. Und da ist ja so ein Restaurant in so einem Schlauch, wo man auf die Weser gucken kann. Also so, es ist einfach sehr, sehr schön. Und ich werde heute Nacht das Rauschen hören und werde mit dem Rauschen der Weser einschlafen. Jeanette Biedermann wurde vor allem durch ihre Musik bekannt. Doch mit der Schauspielerei habe sie auch nicht erst kürzlich begonnen. Ich habe mit 18 Jahren meine erste Rolle angenommen und habe das erste Mal im Fernsehen geschauspielert in einer Serie. Und danach habe ich sehr viele Filme und auch noch eine eigene Serie gemacht und habe ganz viel Theater gespielt und so. Also Musik und Bühne ist das eine und Schauspiel und Bühne ist das andere. Da gibt es also kein Netz, keinen doppelten Boden. Das mag ich sehr. Ich mag diesen Live-Moment, dass einfach das, was passiert, einfach so passiert. Ne? Doch auch in Sachen Musik geht es voran. Also in der Musik, wir sind jetzt gerade super kreativ und fangen an, langsam neue Songs zu schreiben für ein neues Album. Ich habe eine Band gegründet, die ewig heißt. Ja, bewegen uns jetzt gerade so zwischen Tag und Nacht sozusagen. In dem Theaterstück Aufguss geht es um Missverständnisse. Missverständnisse aus dem täglichen Leben kennt Jeanette Biedermann auch. Die meisten Streits in einer Beziehung basieren ja auf Missverständnissen, ne? Also insofern, klar, auf jeden Fall. Hier ist es halt toll, so eine Verwechslungskomödie ist halt immer spannend, einfach aus dem Grund, ne, weil sich immer permanent Menschen falsch verstehen. Das ist super komisch an sich schon. Aber ich finde halt, René Heinersdorf hat es halt geschafft, mit dieser Komödie einfach wirklich eine Fingerübung zu zeigen, mit so vielen Worten und Missverständlichkeiten zu jonglieren. Das ist sehr, sehr intelligent gemacht von ihm. Passiert alles in den Köpfen der Zuschauer und das ist das Tolle. Ihr Schauspielkollege Hugo Egon Balder wurde unter anderem durch seine Moderation bekannt. Doch die Schauspielerei lag ihm schon immer am Herzen. Ja, ich bin ja gelernter Schauspieler. Ich habe ja damit angefangen und es ist in meinem Alter ist es einfacher, schöne Rollen zu kriegen, als irgendeine dämliche Fernsehsendung zu moderieren. Wirklich mit seiner Rolle als beziehungsunfähiger Mann konnte er sich aber nicht identifizieren. Das ist eine Rolle. Das ist egal, also man identifiziert sich an sich nie mit irgendwas. Man spielt. Ne? Diese Rolle spielt er allerdings nicht erst seit gestern. Wir spielen es schon seit 2 Jahren und sind jetzt auf Tournee und dann geht's weiter. Welche Highlights das Theater auf dem Hornweg in Zukunft bietet, erfahren Sie auf theater.nienburg.de. Dies war ein Beitrag von Carolina Pfau, Radio Mittelweser Kulturredaktion.